herzlich willkommen zum Uncast Episode 215. Diesmal und der Titel Der Schlüssel zur Musik. Genau, und das ist nämlich auch das Thema YouTube Music Key Gerüchte. Das hat die Woche bestimmt, ja. Und ja gut, die News fallen eigentlich mau aus, wie auch zu erwarten war die Woche, ja, aber naja. Die Community war auch, naja, um es mal vorsichtig zu sagen, etwas zurückhaltend, ja. Aber der App der Woche steht natürlich trotzdem nichts im Wege. Ja. Interessantes neues Konzept dafür. Aber ich fange gleich mal mit dem Thema an. YouTube Music Key, das war eigentlich so überall zu lesen. Mittlerweile kann man sagen, ist es eigentlich auch mehr als ein Gerücht, sondern es steht wohl kurz vor dem Start sogar schon. Ja. Was ist das? Ihr könnt euch ja noch dran erinnern, hatte ich auch schon mal erwähnt, dass eben YouTube ja auch einen Bezahlmusikservice anbieten will, natürlich mit Videos, klar. Und da gibt es allerdings Probleme mit den Anbietern. Ja, das heißt, mit den Musikfirmen um die Lizenzen geht's da mal wieder. Komme ich später noch dazu. Deswegen ist der Dienst so im Moment auch noch nicht gestartet. Was jetzt hier offenbar neu positioniert werden soll, ist ein sogenannter YouTube Music Key, mit dem man nicht nur Zugang haben soll zu diesem bezahlten Musikdienst von YouTube, sondern auch gleichzeitig zu Google Play Music All Access. Ja. Und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Scheinbar soll sogar der Preis von $9.99 pro Monat, ja, für beide zusammen gelten. Und das wäre ja eine ganz, ganz tolle Nachricht, für die, die jetzt gedacht haben, sie müssten eventuell für YouTube Musik und Google Music Play Music All Access dann eben mehr zahlen zusammen. Ja, ob das dann tatsächlich so anstatt geht, das hängt wahrscheinlich nicht nur von Google ab, sondern eben auch von den Musikfirmen, die natürlich Kohle sehen wollen. Deswegen muss da natürlich geschaut werden, was springt dabei raus. Ja, natürlich wäre es erstmal lukrativ für die Firmen, wenn man das bedenkt, mit YouTube Music Videos, ja, nur das sind ja reell dann wohl keine Mehreinnahmen für die Musikfirmen und das ist dann auch wieder eine Frage. Also von daher wäre ich noch vorsichtig mit diesen $9.99, also zum $15, ja, oder vielleicht sogar $20, das wäre eigentlich das, was man so denken kann. Ja. Noch interessanter, dass Google Play Music All Access wohl umgestellt werden wird, dass es also sozusagen das so einzeln dann gar nicht mehr geben wird, ja, sondern dass es eben nur noch zusammen mit diesem Music Pass dann eben, oder mit dem Music Pass eben dann so zu nutzen ist, ja, also nur YouTube und All Access zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass Google Play All Access einfach umbenannt wird in Google Play Music Key, ja, oder eben in einfach nur in Music Key oder YouTube Music Key. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es werden wohl zwei getrennte Dienste bleiben, also es wird jetzt nicht zusammengeworfen, da braucht man keine Angst zu haben, ja, oder was heißt Angst, es wird wohl eben getrennt bleiben, das heißt, man hat auf der einen Seite YouTube, auf der anderen Seite eben All Access, beziehungsweise wie das dann auch immer heißt, aber man hat eben einen Zugangsschlüssel sozusagen für beide Dienste. Also erstmal alles nur positiv, würde ich mal meinen, ja, denke ich, deswegen ist das schon mal vielversprechend. Was jetzt allerdings dahinter steckt mit diesem Music Key, der da an den Start gehen soll, ja, ist noch nicht genau bekannt wann. Das ist allerdings die Frage. Manche vermuten auch hier hinten dran ein Bluff, ja, ein neuer Versuch eben den Konflikt mit den Musikfirmen mit den Labels eben für sich zu entscheiden, ja. Man hat auch da schon massiven Druck ausgeübt auf die Labels, die allerdings auch selber schuld zuerst versucht haben, auch eben massiven Druck auf Google auszuüben. Und das ist halt nur jetzt ein Machtkampf, was hier entfesselt. Also ich meine auf jeden Fall die Aussage $9,99 für beides, ja, das ist eine Kampfansage an die Musikindustrie. Ja. Und wer weiß, was dahinter steht. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der Preis von $9,99 Bestand haben wird. Ich denke, dass sich dann die Plattenfirmen jetzt schnell einigen werden und dass dann eben für diesen MusiKey ein Gesamtpreis veranschlagt wird und dass wir dann eben zugreifen können. Die Idee finde ich eigentlich ganz gut für diesen YouTube Music Key, aber wie gesagt, es ist noch sehr fraglich, wie das Ganze dann tatsächlich umgesetzt wird. Ja, der Streit um die Lizenzen, das geht ja schon jetzt lächerlich lange, ja, das muss man sagen. Anfang war ich natürlich da voll und ganz auf Googles Seite, ja. Wir alle kennen ja die Probleme, die es mit der GEMA gibt und so weiter, und die sind auch reell. Ja. Nur, das hat sich mit den ganzen Jahren eben so zu so einem Kasperltheater hochgeschaukelt, und mittlerweile ist es nichts mehr anderes als eine Farce, bei dem eben nicht nur die Nutzer, die User, die Leidtragenden sind mit blöden Bemerkungen, dass das Video in dem Land nicht angesehen werden kann und so ein Müll, ja, sondern auch für die Künstler, denen sehr, sehr, sehr viel Geld verloren geht, ja, weil sich die GEMA eben nicht einigt. Und man muss jetzt, oder es ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr alleine der GEMA die Schuld in die Schuhe schieben kann, ja, weil es muss eine Einigung geben, da muss ich auch Google mal zusammenreißen und muss dafür jetzt sorgen, dass da was geht. Ja, der Klügere heißt ja, gibt nach, ist zwar nicht immer angebracht, aber in dem Fall und nach dem langen Kampf wäre es eigentlich schon letztes Jahr angebracht gewesen, jetzt endlich mal hier die Konsequenzen dann zu ziehen, ja, und vielleicht auch Alternativen dann eben zu positionieren. Wie das aussieht mit dieser GEMA-Einigung, das kann ich nicht sagen. Mir ist allerdings in der letzten Woche auf jeden Fall schon mal aufgefallen, dass etliche Musikvideos von offiziellen Künstlern, ja, auf einmal abrufbar sind, ja, anhörbar sind, obwohl da ganz klar eine GEMA-Lizenz vorliegt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur Zufall ist, dass ich da jetzt, ja, sagen wir mal, öfters auf solche noch nicht gesperrten Videos stoße, oder ob das tatsächlich was damit zu tun hat, dass vielleicht irgendwas passiert ist schon. Offiziell heißt, gibt es da meiner Meinung nach, oder ich habe jedenfalls keine offizielle Stellungnahme gesehen, ja, aber wenn ich mir jetzt hier angucke, dass selbst ja Katy Perry, Dark Horse, offiziell, oder was heißt offiziell, dass das jetzt verfügbar ist und nicht sofort gesperrt wird, dann ist schon hier die Frage, ob sich da was getan hat. Ja. Wenn ich natürlich auf die Katy Perry Seite direkt gehe, da sehe ich, dass es noch gesperrt ist, allerdings hat es nicht immer was zu heißen. Ich bin noch nicht ganz so sicher. Vielleicht ist es auch, muss ich sagen, eine Warnung von Google, dass sie sagen, okay, wir müssen nicht jedes Video im Vorfeld sperren. Wir können auch warten, bis jedes einzelne Video markiert wird, ja, von den Firmen. Und so lange bleiben die eben online. Ja. Das ist eigentlich eine Lösung, die durchaus okay ist, finde ich. Aber für die Konsumenten, aber nicht für die Künstler. Und deswegen denke ich, muss da trotzdem noch was getan werden. Ja, also endlich einigen. Ja, Google, GEMA, bitte. Ja, macht dieser Farce ein Ende auf Kosten von den Konsumenten und auf Kosten von den Künstlern. Beiden geht nämlich hier etliches verloren. Tja, und die Kultur-Flatrate, ja, die gibt's offenbar jetzt dann doch schon. Wie denn das? Ja, habt ihr eigentlich gemerkt, dass diese Pauschalabgaben ja, in letzter Zeit normal geworden sind? Wir zahlen für Play Music All Access eine Pauschale und können dann eben ein großes Repertoire von Liedern abfragen. Oder Deezer oder Spotify, alles dasselbe. Ja, 10 Euro im Monat und quasi fast alle Songs, die eben so normal rauskommen, kann man da hören. Und das gibt's schon eine Zeit lang und jetzt starten auch immer mehr Videodienste, die ebenfalls so sind. Ich sag nur Amazon Prime. Seit ich Amazon Prime nutze, schaue ich quasi kein normales TV mehr, weil dort alles verfügbar ist. So sind noch etliche Serien und Filme, die ich mir angucken will. So viel Zeit habe ich gar nicht. Das wird also noch für viele Monate Stoff geben dort zum Schauen. Und auch das ist eine Pauschale, sogar eine Jahrespauschale. Und dafür kann man dann zahlen. Übrigens, wenn man das mal so rechnet, ist es ziemlich günstig. Es sind etwa 50 Euro Jahrespauschale und dann kann man eben diese Prime-Serien, alles, was in Prime integriert ist, sehen. Und ich muss sagen, der Hammer. Ja, der Hammer. Und deswegen, Leute, die Kultur-Flatrate ist bereits da. Ihr müsst sie nur nutzen, ihr müsst sie nur abschließen. Es ist zwar nicht das, was ursprünglich gedacht war, so dass man allgemein den Konsum zum Beispiel von Musik und Video freigibt, auch von, natürlich rede ich hier von urheberrechtlich geschützten Werken, dass man das generell freigibt, dafür gibt es eine Abgabe, so wie die GEZ das hat. Das wurde in der Vergangenheit, wurde das kategorisch ausgeschlossen von den meisten Politikern. Warum, weiß ich nicht. Das wäre die beste Möglichkeit gewesen. Die Firmen und die Künstler hätten einen Anteil bekommen und das Thema Raubkopien wäre kein Thema mehr gewesen. Dennoch muss ich sagen, diese Dienste, die vielen Dienste, die es jetzt gibt für Video und für Musik, die bringen eigentlich das, was die Quintessenz ist von der Flatrate, von der Kultur-Flatrate eigentlich zusammen und ja, man kann sie nutzen. Ja. Jeder kann auf seinem Android-Handy quasi unbegrenzt Songs hören aus einem riesigen Angebot ja, von verschiedenen Anbietern. Und auch wenn jetzt Amazon Prime nicht auf normalen Androids funktioniert, sondern nur auf den Fire Tablets und an Konsolen beispielsweise und anderen Geräten, die an den TV angeschlossen werden, ich mache das zum Beispiel sehr gut über die PS3, ja, ist dann dennoch zu sagen, ja, das ist sie, ja, die ist da, ja, muss sie nur nutzen wollen. Vielleicht sogar noch eine bessere Lösung, weil das andere wäre ja gewesen, jeder zahlt, auch wenn er die gar nicht nutzen will vielleicht, ja, so wie es eben bei der GEZ ist. Jeder muss GEZ-Gebühren zahlen, wer das noch nicht mitbekommen hat, das wurde ja geändert. Ja. Früher hat es geheißen, wer ein TV-Gerät daheim betriebsbereit hat, der muss GEZ-Gebühren zahlen. Jetzt ist es ja keine GEZ-Gebühr mehr, sondern es ist eine Abgabe, eine Rundfunkpauschale und die muss jeder bezahlen, auch wenn er gar keine Geräte hat, dafür gar keine TV-Geräte. Und so sieht es dann aus, so wird es dann finanziert. Das ist für viele eigentlich dann auch ärgerlich. Ja. Vielleicht ist die Kultur-Flatrate so dann über diesen Umweg sogar noch fairer. Ja. Zumindest für die Konsumenten. Ja. Weil die Einnahmen für die Künstler und für die Anbieter, die sind natürlich dann eben nicht so hoch wie mit der Kultur-Flatrate. Tja, hätten die mal da zugestimmt. Jetzt kriegen sie weniger. Tja, so sieht's aus. Ja, den Fortschritt kann man nicht aufhalten. Ja, so ist das nun mal. Entweder macht man das Beste draus oder man wird überrollt. Sharp wurde überrollt in einigen Ländern. In Japan geht es eigentlich ganz gut. Bei uns hat Sharp im Android-Bereich kaum was zu melden. Ja. Aber in den USA kommt jetzt das Sharp Aquos Crystal heraus. Und Leute, das ist eins von den ganz wenigen Telefonen, die ich sehe und sage, das Teil muss hier herauskommen. Das ist das bestaussehendste Android-Phone, ja, das es gibt. Das Smartphone überhaupt. Das ist unfassbar, so elegant und genial, so gut wie keine Ränder mehr um das Display. Ja. Mag zwar für einige Schwierigkeiten geben, das Teil dann so zu halten, dass man aus Versehen eine Funktion wählt, aber das ist einfach fantastisch. Kein Platz verschwendet für irgendwelche Ränder, ja. Nur unten gibt es natürlich alles ganz klar, ja, wo auch die Kamera dann sitzt und so. Und der Rest vom Telefon ist also quasi, man könnte schon fast sagen, randfrei. Ja. Und die technischen Daten, ja, mit einem 5 Zoll 720p Bildschirm, wie gesagt, dadurch, dass quasi keinen Rahmen hat, ist das Telefon erstaunlich klein für ein 5 Zoll Gerät. Ja, also das macht so viel aus, dass ich fast sagen würde, also so 4,5 Zoll, so fühlt sich das dann an. Ja, von der Größe her vielleicht sogar noch weniger. Aber eben trotzdem 5 Zoll Bildschirm vorhanden. Wahnsinn. 8 Megapixel Kamera ist drin, ist zwar nicht ganz auf dem Stand, auch die Front-Facing-Kamera mit 1,2 Megapixel ist, naja, ne? Aber immerhin 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor, 1,5 GB RAM, das ist aber auch Minimum, 8 GB Storage normal und ein 2040 mAh Akku mit Android 4.2 KitKat. Optisch, wie gesagt, der absolute Bringer. Ja, und trotzdem, dass die Daten jetzt nicht die besten und größten sind, ja, würde ich das Teil sofort, wenn es einen vernünftigen Preis hat, ja, sofort nehmen. Das sieht einfach so genial aus. Guckt euch mal an. Man über Geschmack lässt sich natürlich, kann sich nicht streiten, aber mit einem Vertrag wird es das sogar für lau geben bei Sprint, ja. Und das heißt auch der Preis so wird wahrscheinlich nicht so extrem teuer sein. Und das ist einfach das bestaussehendste Smartphone überhaupt meiner Meinung nach. Kann mich da gar nicht beruhigen wieder. Ja. Wird übrigens mit Minimum Keyboard ausgeliefert, ja, und Camera Zoom FX und ich finde, das zeigt auch hier, wohin die Richtung geht. Cam Scanner ist übrigens auch dabei. Drei Programme, die ich nutze. Camera Zoom FX, Minium Keyboard. Gut, habe ich momentan nicht mehr drauf. Ich habe ein anderes Keyboard drauf. Und Cam Scanner. Trotzdem zeigt das schon, dass sich da Sharp was dabei gedacht hat, vernünftige Sachen drauf zu machen und vielleicht auf anderen Spielereien zu verzichten. Ja. Sehr schön. Leider. Ist überhaupt nicht wahrscheinlich, dass das bei uns so rauskommt, dieses Sharp Aquos Crystal. Aber vielleicht kann man das ja mit etwas Glück über einen Importhändler beziehen. Das wäre ja schon mal zumindest mal eine Alternative. Ja, ich weiß, es gibt immer Probleme mit dem Import, aber naja, vielleicht tut sich auch Amazon hier mal zusammenreißen, bietet's an. Wer weiß, ich würde es mir wünschen, eins der besten, oder jedenfalls vom optischen her besten Telefone, die ich bisher gesehen habe. Wahnsinn. Ja, optisch überhaupt nicht schön. Und ja, wer weiß, wie ich zu Flappy Bird stehe, ja, der weiß auch die Meinung gleich zu Swingcopters. Ja. Dieser Dong Nguyen, der hat ja vor einiger Zeit das Flappy Bird nach einem unerwarteten Erfolg, ja, so kann ich nur den Kopf schütteln, vom Marketplace genommen, und ich war eigentlich der Meinung, dass er das deswegen gemacht hat, weil er nicht als Programmierer in die Geschichte eingehen will mit dem schlecht aussehendsten Spiel, ja, seit Erfindung der Videospiele. Ja. Also, ne? Furchtbar. Aber er hat's wieder getan. Auch wenn Swingcopter das schon grafisch deutlich besser ist und auch ja, technisch noch ein bisschen ausgereifter ist, also ich würde es sogar jetzt als Spiel bezeichnen, ja, als Programm bezeichnen. Ja. Aber das andere, Flappy Bird, war bei mir eigentlich nur eine Programmierdemo. Ja. Sowas macht man, wenn man programmieren lernt auf einer Sprache. Aber Swingcopter, das ist da schon eine Nummer größer. Dennoch, ja, geht's wieder genau auf das, was Flappy Birds war, nämlich möglichst unpräzise, schlechte Steuerung. Diesmal glaube ich aber, es war tatsächlich Absicht. Ja, das merkt man nämlich auch hier mit diesem Nachwippen, ja, von der Spielfigur. Das heißt, so schwer, dass es eigentlich deprimierend sein sollte. Ja, und da, ich weiß nicht, früher hätte man gesagt so, was soll denn der Dreck? Die Steuerung ist Mist, ja, Müll, wupp, löschen. Ja. Heute sagt man, boah, ist das schwer, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Hier, guck mal, ich habe 5 Punkte geschafft. Nein, ich habe 6 Punkte geschafft. 7 Punkte, Wahnsinn, ja. Das hat schon jemand geschrieben, wer mehr, aber hier ein zweistelliges Ergebnis schafft, der cheatet. Ja, das geht gar nicht. Aber, ja, okay, gut, wie dem auch sei, Swingcopters, das sozusagen der Nachfolger von Flappy Birds, von dem gleichen Programmierer, ist im Play Store eingetroffen, setzt aufs gleiche Prinzip, App ist kostenfrei, Werbung wird dann entsprechend nach den Spielen eingeblendet. So schwer, dass man sein Handy eigentlich an die Wand werfen würde normalerweise, ja, wenn man das nicht so geil findet. Weißt du? Ich frage mich schon, ob es hier in der Spieleszene, hier in der, sag ich mal, Smartphone-Spieleszene, ob es da nicht so eine Art Selbstkasteiung gibt, ja. Also Sadomaso-mäßig, ja, irgendwie sich selbst so fertig zu machen, ja. Und sich selbst irgendwie zu quälen, aber gut, wenn es denn sein muss, scheint ja in zu sein. Ja, ich meine, Hipster sind auch in, und naja, da habe ich ja auch eine Meinung dazu, ne? Ja, eigene Bücher zu Google Books hochladen. Wer hätte das gedacht? Ja, das geht eigentlich schon eine ganze Zeit lang. Ich hatte es auch schon mal gesagt. Hier gibt es aber bei Android Central jetzt nochmal ein kleines How-to. Also wer des Englischen mächtig ist, dem kann ich mal hier den Artikel empfehlen. Ja. Da wird nämlich gezeigt, wie man zum Beispiel PDF-Dateien hochlädt und dann eben das sich als Buch anschauen kann. Ja, eigentlich sollten auch EPUBs gehen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das hier nicht mehr erwähnt wird. Früher gingen mal EPUBs, aber allerdings nicht alle. Voraussetzung. Ja, hier steht es nochmal, EPUB. Voraussetzung ist, dass das EPUB oder PDF natürlich DRM-frei ist. Ja, also nur, wenn da kein Schutz drin ist, funktioniert es. Ungeschützte Files, die gibt es zum Beispiel bei Projekt Gutenberg legal und vielen anderen Bücher-Stores. Auch kommerzielle Bücher gibt es teilweise ohne DRM. Da muss man nur mal gucken auf alternativen Stores wie ebooks.de. Ja. Dort habe ich ein schönes Buch gekauft, das auch DRM-frei angeboten wird, allerdings nur in diesem Shop. Ja, richtig schön. Und dann kann man das Ganze hochladen in die Bibliothek von Google Play Books und kann es dann von dort aus lesen mit der Google Play Books App. So ist es. Warum man das nicht mit Aldico Premium oder Aldico macht, weiß ich nicht. Dort geht natürlich alles auch einfach so, ohne das Ganze hochzuladen. Aber wenn man es eben in der Cloud haben will und eben von verschiedenen Geräten vielleicht aus lesen will, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und deswegen könnt ihr euch das mal anschauen, dieses How-To. Ja, letzte Woche habe ich auch was von einem Galaxy Nook Tablet erwähnt, oder von diesem Barnes & Noble Nook Tablet. Das soll nämlich von Samsung kommen, und jetzt gibt's mehr Infos darüber. Das ist ein Galaxy Tab 4, ja, speziell als Nook, also als E-Book-Reader sozusagen von Barnes & Noble. Das Ganze hat ein 7-Zoll-Display und 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor, 1,5 GB RAM, 8 GB interner Speicher, Micro-SD-Card-Slot ist vorhanden, bis zu 64 GB erweiterbar, 3-Megapixel-Kamera hinten, 1,3-Megapixel-Front-Facing-Kamera, 4000 mAh-Akku und natürlich das Barnes & Noble Interface, ja, über dem KitKat 4.4. Damit ist Barnes & Noble im Prinzip an Amazon vorbeigezogen. Ja? Die Leistungsdaten sind gut, das Gerät ist okay und hat ein normales Android drauf, auch wenn das natürlich wieder geskinnt ist sozusagen, ja. Aber es läuft und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber dem Fire Tablet. Ich denke, wenn das Barnes & Noble früher gemacht hätte, dann hätte das sicherlich sehr viel mehr Aufsehen erregt. Ich finde es allerdings immer noch äußerst interessant und muss sagen, das ist sehr, sehr verführerisch, ja, dieses Teil. Ja. Und das Ganze wird für $179 angeboten, ja, und es sind über $200 freier Content dabei zum Lesen und zum Spielen etc. Ja, auch Bestseller sind dabei, ja, in diesem Angebot. Das ist schon ziemlich krass, ja, und auch TV-Shows, das kann man nämlich damit auch tun, ist nicht nur ein E-Book-Reader, ja? Zum Beispiel HBO's Veep, NBC Universal's Hannibal, ja, und Orphan Black, das alles ist eben mit drin in dem Preis von $179, das muss man sich vorstellen, ja, fantastisch. Und ich denke, das ist ein Riesendeal, ja. Aber, ich sag das heute oft, momentan nur für die USA, weil Barnes & Noble eigentlich außerhalb der USA so nix macht, ja. Tja, das ist, eine Sache, wo ich sagen muss, also bei dem Gerät wirklich schade. Und das zeigt aber auch, wo die Probleme liegen bei dem Amazon Fire Tablet. Ja, die haben jetzt auf das Fire OS gesetzt. Die Hardware ist eben quasi von Amazon direkt gebunden. Und jetzt haut hier Barnes & Noble einfach das Samsung Tablet raus. Ja, als vermarktet es als Nook, macht ihre Software drauf. Und zack, ja, und ein riesen, ein ganz toller Preis, ja, und, ja, was soll man da noch sagen dazu, ja, hammerhart, ja, schade, dass es hier bei uns so nicht verfügbar ist, ja. Ob sich das dann lohnt zu importieren, das bezweifle ich. Dann könnte man sich auch so das Galaxy Tab 4 vielleicht holen, ja. Und dann hat man eigentlich ja auch alles, was das kann. Wie gesagt, Barnes & Noble Angebote bei uns dann eben nicht interessant, weil es bei uns keine Verwendung gibt. Das ist eben noch der Nachteil. Ja. Da hat Amazon natürlich die Nase vorn, weil die eben hier als Riesenkonzern überall vertreten sind. Ja, und dann ja, hat man eben weniger Probleme, da was zu finden. Ja, also Dual Window Feature, ja, das gibt's beim LG G3. Ich weiß, es gibt auch andere Geräte mit diesem Feature drin. Das ist mir schon klar. Aber gerade für dieses 5,5 Zoll Display finde ich das bei dem LG G3 für eine super Sache. Es gibt ja nur wenige Telefone, Tablets gibt es schon einige mit diesem Dual Window. Was bedeutet das? Man kann mehrere Apps, also zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm positionieren und beide gleichzeitig nutzen. Ja, also nicht so wie bei dem normalen Task-Switching, ja, dass eine App immer im Vordergrund ist, ja, sondern man kann zwei Apps im Vordergrund laufen lassen und das ist natürlich optimal, wenn man zum Beispiel chattet, ja, und gleichzeitig noch was anders im Blick haben will, ja, oder wie oft muss man zum Beispiel also ich zumindest, ja, beim Geocaching, ja, habe ich die Beschreibung vom Geocache auf dem Display, so, und jetzt muss ich was rechnen, die Formel also errechnen, dann, das wird gar nicht so einfach, ja, weil bei komplizierten Formeln, die muss man dann abschreiben, um dann entsprechend die Werte im Rechner einzusetzen. Das ist natürlich absolut, da braucht man jemand, wo diktiert, ne? Und hier kann man dann einfach beide Apps offen lassen, ja, einfach oben dann zum Beispiel die Formel, unten tippt man sie in den Taschenrechner ein und schon klappt es. Also eine Taschenrechner-App. Also ich finde super diese Funktion. Sicherlich werden das auch einige LG G3-Fans da nützlich finden und da einiges an Informationen oder Nutzen rausholen können. Leute, ich glaube, mich dreht ein Pferd. Endlich, nach so langer Zeit, ich hätte es schon gar nicht mehr vermutet, ist das Arcos 80 Helium 4G zu haben. So sieht's aus. Jetzt erst. Das seht ihr mal, wie lange sowas dauern kann und wie lange sich sowas verschleppen kann. Als ich die technischen Daten vor etwa einem Jahr, ja, einem Jahr gesagt habe, waren die ja noch gut. Waren zwar nicht top, aber gut. Jetzt sind sie halt wirklich nur noch Mittelmaß. Ja. Das Problem, warum das so lange gedauert hat, ich kann mir es nur so vorstellen, dass das mit dem LTE zusammenhängt. Das ist auch die einzige Stärke, die eben jetzt bei dem Arcus noch übrig bleibt, das LTE. Ansonsten gibt es heutzutage für das Geld, der Preis war wirklich sehr enttäuschend, schon bessere Tablets, muss man ganz klar sagen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier ans Pipo denke, ja, das war eigentlich gedacht als Übergangsmodell und ich muss sagen, ich bin so zufrieden damit, dass ich das noch länger behalten werde. Und wenn ich mir da die technischen Daten angucke, ja, Octa-Core-Prozessor, so viel Speicher, dass man fast weinen könnte, ja, die Megapixelzahl von Kameras, ja, die Erweiterungsfähigkeit, also da kann man machen, wo man, also ansetzen, wo man will, ja. Bis auf das LTE ist das Gerät, obwohl es nur 20 Euro teurer war als das Arcus 80 Helium, ist das in allen Belangen haushoch besser. Und man muss ja auch bedenken, dass es sehr viele andere Tablets gibt, ja, die in dem ähnlichen Leistungsbereich liegen. Also das ist jetzt nicht das, ich habe jetzt nicht das beste Tablet, das es gibt, ja, sondern ich habe nur ein ziemlich gutes von den technischen Daten her Tablet. Ja. Und das zeigt eben, dass das Gerät, das Arcus, jetzt eben schon über ein Jahr alt ist. Ja, das merkt man ganz deutlich. Es kommt mit einem Quad-Core 1,2 GHz Prozessor. GPU kommt eine Adreno 305 zum Einsatz. 1 GB RAM. 8 GB interner Speicher. Immerhin mit einer Micro-SD-Karte erweiterbar auf 64 GB. Ja. 8 Zoll Displaygröße. Ja. 1024 x 768 Bildpunkte Auflösung. Tja. Android 4.3, meiner Meinung nach vollkommen unverständlich. Und ja, eben Besonderheit LTE vorhanden, 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz Frequenzband. Das ist quasi noch das letzte große Plus, ja, von dem Gerät. Bluetooth 4.0 ist auch ordentlich. Und der Rest, klar, GPS und so weiter, ist eigentlich alles Standard. Die Kamera selbst, 5 Megapixel, auch da sehr stark motorisiert, sag ich mal, ja. Aber es ist ja auch ein Tablet, ne? 1080p Video Encoding schafft's. Frontkamera ist dann nur 2 Megapixel, also auch für Selfies ist nicht ganz so das Wahre. 3500 mAh Akku dürfte allerdings reichen, für so einen Tag durchzuhalten, ja. Und ansonsten eben die Standard Sachen. Und vielleicht noch erwähnenswert, USB Host via OTG-Kabel möglich. Ja. Gut. Also, so viel zu dem. Was kostet's? Also, wenn das Teil jetzt so 179 kosten würde, vielleicht 149, würde ich sagen, genial. Ja, 179 würde ich sagen, okay, gut. Wobei, da gibt's dann eben auch das, wie man sieht, das Samsung Galaxy Tablet Tab 4, ne? Zumindest als NUC-Version. Aber nein, es kostet 219,99. Also 220 Euro. Und ich mag wirklich Arcus, ja, wirklich. Aber dieses Tablet zu dem Preis vor einem Jahr wäre super gewesen. Heute ist es nur noch Mittelmaß. Sorry. Ja, schade, schade, schade. Aber wie gesagt, irgendwo war das ein Glücksfall, dass ich nicht länger gewartet habe, weil jetzt würde ich mir echt einen Hintern beißen. 220 Euro für das Tablet. Würde ich mir es doch nicht kaufen. Ganz, bin ich ganz ehrlich. Ja. Pac-Man Friends. Ja. Gelb ist das neue Blau. So sieht's aus, denn Pac-Man ist ja nicht tot zu kriegen. Und jetzt hat Bandai Namco schon wieder einen neuen Pac-Man oder eine neue Pac-Man-Version herausgebracht, ja, Pac-Man Friends. Und das Spiel kann man im Play Store herunterladen. Ist es kostenlos sogar. Ja, gibt allerdings In-App-Purchases. Und so wie ich das sehe, braucht man die auch oft. Ja. 95 Levels gibt's mit in 6 Welten und 9 neue Pac-Man Freunde, ja, Friends zum Entsperren, zum Anlocken, ja, und oder zum Freispielen, genau, besser. Zum Freispielen und ja, ich sag ja, Pac-Man ist irgendwie cool. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ich hab's nur hier ganz grob mal angeschaut. Ich finde immer wieder die Ideen eigentlich ganz gut mit den Pac-Man-Versionen. Klar, das Original Pac-Man ist eine andere Liga, ja, wird es aber auch nicht mehr geben, so, weil ist ja klar, dass, also, auch wenn es retromäßig über alle Zweifel erhaben ist, ja, das Original Pac-Man, heutzutage muss man schon ein bisschen mehr machen. Und ich finde hier dieses Pac-Man Friends ist irgendwie erfrischend neue Steuerungsmodus, auch, eigentlich auch ein erfrischend neues Spielekonzept, ja. Nur noch optisch, hier diese Protagonisten haben noch was mit dem Original Pac-Man zu tun, ja, ein paar Levels sind, wo man sagen könnte, oh ja, das sieht man, das ist Pac-Man, aber ansonsten ist es eine ganz neue Art von Spiel quasi mit der mit diesem Pac-Man dabei. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ja. Also besser als wenn die jetzt den 100. Aufguss gemacht hätten, ja, mit dem Original Pac-Man, mit vielleicht anderer Grafik, aber genau dasselbe Prinzip. Ich finde das schon doch interessanter. Interessant auch, dass Ouya Gespräche mit Xiaomi führt für die Erweiterung nach Asien. Ja, die erste angekündigte Android-Spielekonsole, die hat ja in einigen Ländern durchaus ein paar Zahlen geschrieben. Ja, kann man also durchaus sagen, ja, ist schon gut. Aber in Asien, da hakelt's halt, weil das halt ein besonderer Markt ist, ja. Und jetzt will in China, will jetzt Ouya einschlagen mit der Hilfe von Xiaomi. Da wird nämlich über einen Deal verhandelt, wie man die dort vermarkten kann. Also könnte es durchaus sein, dass dass Xiaomi die Ouya vermarktet als Gaming-Device, ja. Und wer weiß, vielleicht kommt dieses Xiaomi Ouya Gaming-Device dann wieder zurück nach Europa, ja. Gut ist es, denn umso mehr Unterstützung und Games gibt es dann wiederum für diese Plattform und das kann eigentlich nur für alle von Vorteil sein. Ja. Man weiß, vielleicht wird es sogar eine Alternative zu Android TV oder Amazon TV, Fire TV meine ich, weil natürlich kann man mit der Ouya ja noch viel mehr machen als spielen. Ja. Und wenn das eine Firma wie Xiaomi hier ausnutzt, ja, dann könnte das vielleicht auch ein kleines Multimedia-Terminal werden, wer weiß. Mal sehen. Ja, Projekt ARA oder Project ARA bekommt einen neuen Prozessor. Dieses neue modular aufgebaute Telefonsystem, möchte ich mal sagen, das wird jetzt einen neuen Prozessor bekommen, und zwar einen ROG-Chip. Ja, und der soll wirklich über außergewöhnliche Leistungsdaten verfügen. Ja. Es soll also wirklich das Herzstück für die Vision des modularen, der modularen Architektur sein. Und das hört sich alles sehr, sehr hochtrabend an. Ja, von Google. Google ist ja, das Project ARA ist ja ein Google-Projekt. Und für 2015 ist das angekündigt, früh 2015, dass eben hier dieser ROG-Chip mit ausgeliefert wird. Mal gucken, ob der wirklich rockt. Ja. Mal sehen. Aber schön zu sehen, die Entwicklung geht weiter und ja, vielleicht ist das ja auch einer der Stärken des modularen Systems. Ja, Chromecast kann wieder geroutet werden. Die Chromecast-Fans werden es vermisst haben. Es gab nämlich Probleme mit dem Routen. Das ging einfach so nicht mehr. Jetzt wurde aber wieder eine Sicherheitslücke gefunden, wie man den Chromecast eben routen kann und dann eben die komischsten Sachen damit machen kann. Ob das zu empfehlen ist, weiß ich nicht. Ich lasse es mal dahingestellt sein. Aber für die Leute, die alles aus dem Gerät herausholen wollen, die dürften sicherlich sich da freuen. Es gibt ja auch hier, das weiß ich natürlich, viele Fans des Routings. Und warum nicht? Ja. Gut, hier ist noch etwas, das hat mich sehr verwundert, ja. Und zwar, Google rüstet seine Street View Autos jetzt mit Methansensoren aus, ja, um die Gaskonzentration, die Methankonzentration in den entsprechenden Gebieten zu messen. Zunächst muss ich mal sagen, ist es schon, fand ich die Idee eigentlich vollkommen hirnverbrannt, ja. Wenn man aber genauer nachdenkt, was das bedeutet, hier könnte also eine Karte entstehen, wo denn die Methangasausstöße am höchsten sind, ja. Es geht hier hauptsächlich um natürliche Gaslecks sozusagen in den Gebieten. Das kann unter Umständen durchaus relevant sein, ja. Wer weiß, vielleicht tut hier Google mit diesen Messungen noch mehr Möglichkeiten auf, ja, Methangas zu gewinnen, ja, unglaublich oder abzubauen, ne? Unfassbar. Ich finde es äußerst interessant. Außerdem kann es auch was sagen über die allgemeine Lage der Umwelt dort, entsprechend, weil Methan ja auch ein Treibhausgas ist. Das darf man nicht vergessen. Von daher ist dann nach dem zweiten Überlegen, ja, die Idee schon interessant, warum jetzt allerdings auch gerade jetzt diese Methangas, Nutzung da oder Aufspüren genutzt wurde, ja, und etwas anderes, warum keine CO2-Messung beispielsweise oder so, ja, oder andere Umweltgifte beispielsweise könnte man ja messen, das wäre vielleicht noch interessanter, ja. zum Beispiel die Schadstoffbelastung in den Städten könnte da ziemlich deutlich gemacht werden, oder in welchen Gebieten eben die Schadstoffbelastung am höchsten ist. Das könnte zum Beispiel interessant sein. Aber gut, im Prinzip hat es doch dann seinen Sinn, und ich denke mal, Google wird sich auch da was dabei gedacht haben. Ja. Ja, und es geht da auf jeden Fall auch um interessante Daten. Natürlich schon wird es Google nicht machen. Ja. Und jetzt ist also der Street View Auto tatsächlich ein Schnüffler. Ja, tatsächlich. Unglaublich. Die Skandal, die schlimmsten Missionen werden wahr. Ja. Google schnüffelt jetzt bewiesenermaßen die ganze Landstriche aus. Ja. Ja. So, dann zur Community. Da gab's ein Posting vom Matt Spike, und zwar gibt's ja jetzt bei Google die Umfrage-App. Und da schreibt er: Hallo, denkt ihr bei dieser App das gleiche wie ich? Ja, ein Zwinker-Smiley hinten dran. Also zur Info, also mit dieser Umfrage-App, ja, da kann man an vorgefertigten Umfragen eben teilnehmen, und dafür gibt's auch Geld von Google. Ja, tatsächlich. Also es gibt Kohle, wenn ihr bei diesen Befragungen mitmacht. Ja. Jetzt ist natürlich die Sache moralisch okay. Sollte man das machen oder nicht? Ja. Also der Matt Spike ist hier natürlich zu Recht ein bisschen skeptisch, ja, weil das natürlich heißt, dass da wieder Daten gesammelt werden. Und da können wir gleich Nägel mit Köpfen machen. Ihr habt euren Account, und mit diesem Account werden diese Umfragedaten verknüpft, zumindest mal zur Umfrage. Ob die dann anonym gespeichert sind, das denke ich mal, dass das Google zumindest mal vorgibt. Aber naja, ne? Also wenn man an Umfragen teilnimmt, empfehle ich normalerweise immer, das auch wirklich anonym zu machen. Das heißt, sich aus Accounts auszuloggen oder zum Beispiel über diese Inkognito-Funktionen von den verschiedenen Browsern zu gehen, damit man möglichst wenig Spuren hinterlässt, ja, Cookies nicht abgefragt werden und so weiter, dass dann eben die Umfrage auch wirklich anonym ist. Hier ist es natürlich so, dass da zumindest mal theoretisch die Anonymität komplett ausgehöhlt werden könnte. Ja. Wie gesagt, ich sage nicht, dass Google das macht, aber zumindest besteht die Gefahr. Ansonsten, ja, ich meine, wer es denn unbedingt machen will und da dann ein bisschen Geld damit abzocken will, viel ist es nicht, soweit ich das sehe. Ja, gibt auch nur begrenzte Umfragen natürlich, klar. Pro Umfrage kann, wenn ich das richtig verstehe, $1 in Play Store Credits gehamstert werden, ja, immerhin, und dafür kann man sich dann eben Apps und so weiter kaufen. Ja. Ich meine, ja, es ist schon eine freie Entscheidung, die jeder machen kann, natürlich, klar. Aber mich verwundert es ehrlich gesagt, dass Google so viel tatsächlich bezahlt oder zumindest mal Play Store Credits gibt dafür. Für so eine Umfrage-App, da muss man schon nachfragen, wieso ist das Google so viel wert? Ja. Ich meine, das ist ja immerhin was. Stell dir mal vor, die App wird weiter bekannt, ja, und dann tun ja Hunderttausende, vielleicht sogar, wer weiß, Millionen von Menschen hier das nutzen, oder auch vielleicht nur ein paar Hunderttausend, und die aber intensiv, dann läppert sich da schon einiges zusammen an Geld. Und Google würde das nicht machen, wenn das keinen Nutzen bringen würde, dass dieses Geld wieder aufwiegt. Daran habe ich natürlich keinen Zweifel. Also, ja, wer will Google Opinion Rewards, ja, also die Google Umfrage-App, kann man herunterladen, ist natürlich kostenlos, und wie gesagt, dann pro Umfrage kann man damit Geld auf seinen Play Store-Account bekommen. Ja, App der Woche zum Schluss, was ganz Neues sozusagen, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Pathogen, ja, ein Strategy Board Game, Pathogen, ja, das hört sich irgendwie so komisch an, ja. Deswegen sage ich mal Pathogen. Die App ist nicht kostenfrei. Ich sag's gleich vorneweg. Aber sie bietet ein neues Spielprinzip, meiner Meinung nach, was recht fantastisch ist, aber auch ziemlich schnell, ziemlich schwer werden kann. Ja. Von daher seid gewarnt, es könnte auch zu Frust führen. Ja. Das System selbst ist recht simpel, obwohl es einige verschiedene Sachen gibt. Also man hat quasi Zellen, einfache Zellen, Doppelzellen, Dreifachzellen, ABC nennt sich das dann, und man kann auch in späteren Levels dann einen Virus einsetzen gegen eine bestimmte Art von Zelle. Ja. Damit muss man also gegen den Gegner, zum Beispiel einen Computer, kämpfen, ja, um die Vorherrschaft über das Spielboard. Ja. Ja, es ist nicht wie Go, ja, sondern es ist eben was Neues. Ziemlich vom Prinzip her eigentlich recht simpel, aber man muss da wirklich jeden Zug später gewinnbringend anlegen. Ein Fehler und es könnte das Ende sein. Das sind Konstellationen möglich. Da hat man fast das ganze Board, ja. Und da macht man einen Fehler, der andere setzt ein Stein an die richtige Stelle und das ganze Board ist in seiner Farbe und man hat verloren. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz arg. Die meisten Kämpfe sind bis zum Schluss offen, ja, auch wenn es noch so gut oder so schlecht aussieht für einen, weil es da wirklich erforderlich ist, sich absolut zu konzentrieren, ja, und dann entsprechend die Züge zu machen. Ja, gar nicht so einfach. Aber genau das ist ja das, was auch dem Spiel dann sein Flair verleiht und hier dann das Ganze zum Riesenspaß macht. Der Sound, die Effekte, Musik und so weiter ist auch ganz okay. Ja. Kostet 2,24 € für das Spiel absolut angemessen, also da kann ich nicht meckern dagegen. Ja. Außerdem gibt es noch einen Map-Editor dafür, ja, vollständiger Map-Editor, wo man auch seine Spielfelder, also quasi die Ausgangsfelder, die Basisfelder erstellen kann, ja, und damit dann tatsächlich spielen kann. Von daher, selbst wenn man alle Levels fertig hat, kann man immer noch weiter spielen, ja. Und das gibt auch mehrere Spielmodis, zum Beispiel mit mehr als zwei Spielern, auch das geht. Und da ist natürlich dann die Panik vorhergesagt. Ja. Also Pathogen Strategy Board Game macht dem Namen alle Ehre, wirklich ein strategisches Brettspiel. Ja. Und 2,24 € sollten da das Ganze wert sein. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche und wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit unter Google Plus Uncast unter Suche eingeben und dann die Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr alles reinschreiben oder ihr schreibt eine Mail ryo@thenetcast.com ryo@thenetcast.com. Alle Links und Informationen und auch den GBG-Key für eine Mail, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte daran denken, mit S hinten dran, thenetcast.com. Ja. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! crippled that world.